Der Sheikh Wasim Yusuf wurde gefragt, wie erreiche ich die Stufe, dass ich überzeugt bin in meinem Bittgebet, also Al-Yaqin habe, dass Allah mein Bittgebet akzeptieren wird. Der Sheikh antwortete sinngemäß, in meinen Worten übertragen, Al-Yaqin heißt nicht, dass du alles bekommst, was du willst, sondern dass du Allah subhanahu wa ta'ala bittest. Und du weißt, dein Bittgebet ist zu Allah angekommen, er hat es gehört. Und er hat das sozusagen akzeptiert, im Sinne von entweder hat er dir das gegeben, dann dankst du Allah, oder er hat dir das verwehrt aufgrund einer Weisheit. Yaqin bedeutet beim Bittgebet, dass du weißt, dass dein Bittgebet bei Allah angekommen ist. Das heißt aber nicht, wie einige sagen, ich habe Yaqin in meinem Bittgebet, Überzeugung, jedoch bekomme ich das nicht. Das ist falsch. Yaqin bedeutet, du weißt, Allah wird dir von dieser Sache das Gute, das Beste geben. Angenommen, ein Hadith von Ibn Mas'ud, wo er sagt, ein Mensch, ein Diener sagt, ja Allah, gebe mir Reichtum. Und Allah sagt, gibt sozusagen, schwenkt von ihm das Reichtum ab, dann würde er sozusagen das Reichtum haben, würde er tyrannisch handeln. Ja, in den anderen Worten, Allah gibt ihm das im Jenseits und dafür hat er auch seine Ruhe im Diesseits. Und, oder zum Beispiel, einer wollte von einer bestimmten Person eine Frau heiraten und Allah hat ihn, und er hat gebeten und mit Yaqin, und Allah hat ihn nicht mit der Person verheiratet. Die Antwort war, dass Allah subhanahu wa ta'ala wusste, dass sie sich danach scheiden würden und so weiter und so fort. Und deshalb sagte Zakaria, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّ, und ich war noch nie zu meinem Bittgebet zu dir, um mein Herr, unglücklich. In anderen Worten, wenn du unglücklich bist, dann ist das Problem deins, nicht von Allah. Allah hat dir das Beste gegeben, jedoch liegt es dann an dir.